Herr Konfiniatat, der Imposten auf die Tann mit Wohne, sie umwohne, die ist der Fremde, die mich an Schmerzensmutter, verscheuchte Knabe, mit Schlangen und die Stirn entsprang, geht ihn wieder, und tief verschwand, ob sie den Leben Gast vertreibt. Was sprach ihr Schatten? Sahst du mich an, sah ich dich? Zeichen mit heißem Eisen ins rote Fleisch. Yeah. Thank you. blickst du, Furcht kennst du, schläfst du bloß? I mean,